sich der blutige Krieg in Tschetschenien, Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern, nationalistischen Rechtspartei, die Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich. Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax. Medienspiegel im August wollen wir beginnen mit zwei Texten zu grüner Gentechnik und einem EU-Gesetz, das diese einführen soll, das im Juni verabschiedet wurde, ehe wir uns historischen Themen zuwenden, einerseits den Berufsverboten und dann wollen wir uns dem Ersten Weltkrieg und christlicher Kriegstreiberei zuwenden, ehe wir uns abschließend dem Thema Militarismus zuwenden, wobei wir beginnen wollen mit Rüstungslobbyisten, dann uns mit Rheinmetall und dem Götz befassen, ehe wir abstürzende Drohnen betrachten werden. In unserem ersten Blog zu grüner Gentechnik wollen wir beginnen mit einem Artikel von Telepolis. Dieser ist vom 12.06. Dieses war der Tag, an dem die EU-Umweltminister ein neues Gesetz verabschiedet haben. Und der Artikel heißt Mehr grüne Gentechnik trotz nationaler Anbauverbote und wurde von Birgitte Zarzer geschrieben. Einige Zeit dachte man, dass die Gentechnikindustrie Europa aufgrund der starken Widerstände in der Bevölkerung als Absatzmarkt aufgegeben hätte. Doch im Hintergrund wurde offensichtlich an neuen Strategien gearbeitet, wie ein jüngst aufgetauchtes Insiderpapier zeigt. Darin wird detailliert geschildert, wie man auf die EU-Kommission einwirken möchte. Die Kommission solle die Mitgliedstaaten zu Kompromissbereitschaft zugunsten von GV-Zulassungen und Importen ermahnen. Die Gentechnikkritiker bemängeln indes, dass sich die EU ohnehin viel zu stark von Industrie- und Lobbyverbänden vor sich hertreiben lasse. In Kritik steht zudem ein Gesetzesvorschlag, wonach nationale Anbauverbote zwar möglich werden, allerdings unter Bedingungen, die zu einer fragwürdigen Abhängigkeit von Konzernen führen könnten. Vor gut einem Jahr, im Mai 2013, erklärte ein Sprecher Monsantos gegenüber der Tageszeitung, dass man keine weiteren Zulassungsanträge für Europa planen würde und auch Abstand von der Lobbyarbeit nehmen würde. Lediglich in Rumänien, Spanien und Portugal wäre das Interesse an Gentech-Mais von Monsanto gegeben. Ansonsten wolle man aber nicht mehr gegen Windmühlen kämpfen. Allerdings würde man sich weiterhin für den Import von GV-Produkten speziell für Futtermittel stark machen. Greenpeace begrüßte damals die Rückzugsankündigung von Monsanto. Auch andere Hersteller, wie beispielsweise Syngenta, hatten davor bereits Rückzieher gemacht. Dennoch scheint es im Hintergrund starke wirtschaftliche Interessen zu geben, welche die grüne Gentechnik in Europa allen Widerständen zum Trotz etablieren wollen. Der Lobbyverband Europa Bio besteht aus Unternehmen der Biotechnologiebranche. Mitglieder sind zum Beispiel Monsanto, Novartis, BASF, Syngenta. Europa Bio hielt in einem jüngst aufgetauchten Strategiepapier fest, dass man auf eine schnellere Zulassung von GVOs abziele. Einem Bericht des Spiegels zufolge, der sich auf ein Proposal von Europa Bio bezieht, wolle man zudem die Aufweichung der Verunreinigungsregeln für Saatgut und Futtermittel erreichen. Tatsächlich hat die NGO Corporate Europe Observatory Ende Mai ein Europa Bio zugeordnetes Dokument online gestellt, das vom Inhalt her den Spiegelbericht bestätigt. Darin heißt es, dass die bisherige Strategie der Biotech-Lobby nicht funktioniere. Man müsse die EU-Kommission dazu bewegen, mehr Kompromissdruck auf die EU-Staaten auszuüben. Unter anderem wird vorgeschlagen, die EU-Kommission solle den Mitgliedstaaten klarmachen, dass sie unter dem Druck der WTO stehe. Außerdem müssen sie schneller auf illegale nationale Verbote reagieren. Spiegel Online moniert, dass Europa Bio die Politik mit enorm dreisten Strategien vor sich hertreiben will. Die Biotech-Branche sieht das naturgemäß anders. Selbst die immer wieder wegen vermeintlicher Industrienähe kritisierte EU-Behörde EFSA, European Food Safety Agency, ist Europa Bio bei Prüfungen nicht schnell genug. In einem auf ihrer Homepage veröffentlichten Papier wird auf illegale Verzögerungstaktiken verwiesen, die insgesamt bereits 44 Jahre ausmachen würden. Dieser Trend hätte sich seit 2013 verstärkt, beklagt Europa Bio. Indes könnte der Branchenverband demnächst durchaus Aufwind erhalten. So soll voraussichtlich heute eine Regelung auf EU-Ebene abgehandelt werden, die im Vorfeld bei Ökoverbänden für erheblichen Unmut gesorgt hat. Die sogenannte Opt-out-Regelung sieht vor, dass es nationale Anbauverbote geben darf. Allerdings enthält die Regelung einige Passagen, welche die Handschrift der Industrie tragen, bemängeln die Verbände. Der Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft, BÖLW, und der BUND befürchten, dass mit den aktuellen Vorschlägen zu den nationalen Anbauverboten letztlich mehr Gentechnik auf Europas Äckern ausgebracht werden könnte als bisher. In einem Positionspapier macht die Gentech-kritische Branche klar, dass hier eine Kuhhandelsstrategie vorgeschlagen wird. Danach müssten Staaten im Vorfeld mit den Konzernen verhandeln und würden sich so in Abhängigkeit bringen. Der Bundestagsabgeordnete Harald Ebner, Grüne, sieht die Regierungen in die Rolle der Bittsteller gedrängt, abhängig von Gentech-Konzernen. Zitat: Staaten, die den Anbau von Genmais und anderen Gentech-Pflanzen verbieten wollen, müssten auch nach diesem Vorschlag mit den Konzernen darüber verhandeln. Das macht Staaten zu Bittstellern und gibt Monsanto und anderen Konzernen faktisch die Macht, Zugeständnisse zu erpressen, wie etwa ein Jahr bei kommenden Zulassungsentscheidungen. Eine Zulassungsflut für Gentech-Pflanzen ist absehbar. Und damit der Anfang vom Ende der Gentechnikfreiheit in Europa. Im Vorfeld der EU-Verhandlungen zur Opt-out-Regelung wurden im Ausschuss für Umwelt und Naturschutz bereits große Vorbehalte eingebracht. Eine Mitteilung des Bundestags hält fest, dass die Linksfraktionen Grün und SPD erhebliche Bedenken gegen den Vorschlag der griechischen Ratspräsidentschaft zur Opt-out-Lösung eingebracht hätten. Die Linksfraktion kritisierte die in der Opt-out-Klausel vorgesehene Vorschrift, dass die Mitgliedstaaten als Voraussetzung für ein nationales Anbauverbot das jeweilige antragstellende Unternehmen konsultieren sollen. Nach Ansicht der Linken bedeutet dies eine Untergrabung der Demokratie, da hierdurch privatrechtliche Konzerne mit demokratisch gewählten Regierungen gleichgestellt würden. Auch die SPD-Fraktion zeigte sich skeptisch angesichts der geplanten Konsultationspflicht der Staaten mit den Unternehmen. Auch von der CSU wurden Bedenken vorgebracht. Die CDU hingegen äußerte sich tendenziell zustimmend. Die CDU-Fraktion indes betonte, dass Langzeitstudien bisher keine negativen gesundheitlichen Folgen durch den Anbau gentechnikveränderter Pflanzen nachgewiesen hätten. Zudem sei der GVO-Anbau in Zukunft notwendig, um die Nahrungsmittelsicherheit weltweit zu gewährleisten, heißt es in der Presseaussendung. Ende Mai schließlich stimmte Agrarminister Christian Schmidt, CSU, bei einer ersten Runde in Brüssel dem umstrittenen Opt-out-Entwurf zu. Die Ökoverbände und NGOs hoffen nun, dass am 12. Juni bei der offiziellen Abstimmung der Umweltminister die Regelung noch gekippt wird. Der BUND hat einen Artikel zu diesem neuen Gentechnikgesetz veröffentlicht auf ihrer Homepage und dieser heißt: Mogelpackung, nationale Anbauverbote wird Gesetz, mehr Einfluss der Gentechnikkonzerne, mehr EU-Anbauzulassungen. Der EU-Umweltministerrat hat am 12. Juni 2014 mit 26 Stimmen bei 2 Enthaltungen von Belgien und Luxemburg dem Gesetzesvorschlag der griechischen EU-Ratspräsidentschaft zugestimmt. Danach bekommen EU-Staaten mehr Möglichkeiten, den Anbau von Gentech-Pflanzen auf ihrem Territorium zu verbieten. Jetzt sind das Europäische Parlament und die EU-Kommission am Zug. Jedoch sind allenfalls noch kosmetische Korrekturen möglich. Anschließend steht es jedem Mitgliedstaat frei, die EU-Gesetzesvorgabe in nationales Recht umzusetzen. Deutschland hat bereits angekündigt, dafür eine Änderung des Gentechnikgesetzes vorzunehmen. Der Preis für nationale Anbauverbote ist hoch. Für ein Nein zur Gentechnik im eigenen Land muss ein Mitgliedstaat mit Ja für die Zulassung von Gentech-Pflanzen in der Europäischen Union stimmen. Und auch der Weg zum Nein ist problematisch. Für jede einzelne Gentech-Pflanze, die ein Land verbieten will, muss es zunächst bei Monsanto, Pioneer, Syngenta und Co. um Einverständnis für ein Verbot bitten. Lehnt der Gentech-Konzern ab, muss der EU-Staat etwa allgemeine umweltpolitische Ziele oder sozioökonomische Aspekte anführen, um ein Verbot zu rechtfertigen. Ob diese Argumente möglichen Klagen standhalten, ist ungewiss. Pauschale Anbauverbote sind jedenfalls nicht zulässig. Die EU-Staaten müssen für jede einzelne Pflanze neue und individuelle Verbotsgründe anführen. Das aber verlangt gut funktionierende Behörden, über die nur einige EU-Länder verfügen. Das wahrscheinliche Szenario: Die gentechnikkritischen Länder, die bisher die EU-weiten Anbauzulassungen blockiert haben, werden sich für ein nationales Verbot entscheiden und im Gegenzug der EU-Zulassung zustimmen. Die Konzerne werden durchrechnen, wie viele Ländern sie Anbauverbote gewähren müssen, um ihre Gewächse in den anderen EU-Staaten vermarkten zu können. 8 oder 9 Länder von 28 EU-Mitgliedstaaten sind gentechnikkritisch. 13 Gentech-Pflanzen stehen aktuell zur Zulassung an. Weitere können schnell folgen. Nun wollen wir uns eher historischen, und zwar einer Entschädigungsdebatte zuwenden. Und zwar geht es hier um den radikalen Erlass, der seit 1972 Gesetz war und vielen Berufsverboten führte, der aktuellen Debatte. Und hierzu ein Artikel aus der Jungle World vom letzten Samstag. Das Erbe des Patrioten. Der von Willy Brandt 1972 eingeführte Radikalenerlass betraf Zehntausende, die nach wie vor auf Entschädigung warten. Niedersachsen will nun die Anwendung des Radikalenerlasses aufarbeiten. Wir wollen mehr Demokratie wagen, sagte Willy Brandt in seiner häufig zitierten Regierungserklärung im Jahr 1969. 3 Jahre später führte die sozialliberale Koalition unter Vorsitz des sozialdemokratischen Bundeskanzlers den sogenannten Radikalenerlass ein, stellte damit all jene, die eine andere Vorstellung von Demokratie hatten oder sich auch bloß im Rahmen legal-demokratischer Partizipation an Protesten beteiligten, unter den Generalverdacht, Verfassungsfeinde zu sein. Mit dem radikalen Erlass wurde die Überprüfung von bereits angestellten oder angehenden Beamten zur Norm. 3,5 Millionen Personen wurden überprüft, mehrheitlich Linke. Es wurden mehr als 35.000 Dossiers angefertigt und 11.000 Berufsverbote ausgesprochen. Mitte der 70er Jahre wurde die Überprüfung den Ländern übertragen, die sie erst ab Mitte der 80er Jahre allmählich abschafften. Bayern stellte 1991 als letztes Bundesland die Regelanfrage beim Verfassungsschutz ein. Die Rehabilitation der Betroffenen hingegen steht bislang aus. Der Europäische Gerichtshof wertete bereits 1995 die Anwendung der Grundsätze zur Frage der verfassungsfeindlichen Kräfte im öffentlichen Dienst, wie der Radikalerlass offiziell heißt, als Verstoß gegen die Europäische Menschenrechtskonvention. Jedoch wurde noch 2012 eine von der Linkspartei angestoßene Debatte im Bundestag unterbunden und der zugehörige Antrag auf Rehabilitation der Opfer des Berufsverbotes abgelehnt. Nicht nur CDU, CSU und FDP verweigerten sich der Diskussion. Michael Hartmann, SPD, der jüngst wegen des Konsums von Crystal Meth in die Schlagzeilen geraten ist, bezeichnete den Antrag in der damaligen Debatte als folkloristisch und forderte vom Antragsteller der Linkspartei, Wolfgang Gerkel, dieser solle sich erst einmal für all das Unrecht entschuldigen, das er als ehemaliges Mitglied von KPD und DKP direkt oder indirekt zu verantworten habe. Auf eine Petition von Betroffenen im selben Jahr reagierte das Innenministerium empört. Es habe weder eine Bespitzelung politischer Oppositioneller noch Berufsverbote gegeben. Vielmehr habe es sich um eine Maßnahme zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit des öffentlichen Dienstes gehandelt, so die Antwort. Nun gibt es einen neuen Vorschlag zur Rehabilitation, diesmal auf Landesebene, der bessere Chancen auf Erfolg zu haben scheint. Mitte Mai brachten die niedersächsischen Regierungsparteien SPD und Grüne einen Antrag zur Aufarbeitung der Schicksale der von Berufsverbot betroffenen Personen in den Landtag ein. Der Antrag wurde überraschenderweise von allen Parteien unterstützt. Selbst FDP und CDU sprachen von begangenen Unrecht und der Notwendigkeit einer Aufarbeitung. Damit soll sich nun eine Kommission bestehend aus Abgeordneten, Gewerkschaftern und Betroffenen befassen. Am Ende, so die Hoffnung, könnte auch eine materielle Wiedergutmachung stehen. Rehabilitierung umfasst nicht nur moralische und politische Aspekte. Sie beinhaltet auch die Behebung des angerichteten Schadens in finanzieller Hinsicht, heißt es in einer Stellungnahme von Betroffenen. Ihre Forderungen werden auch von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft GEW unterstützt. Mit einem Antrag an den Verdi-Bundeskongress im kommenden Jahr soll die Unterstützung noch vergrößert werden. Zudem fordern die Verfasser des Antrags die Abschaffung von Extremistenklauseln, die als Folge des radikalen Erlasses noch immer in manchen Tarifverträgen des öffentlichen Dienstes zu finden sind. Der radikale Erlass steht exemplarisch für die deutsche Kontinuität nach dem von außen erzwungenen Ende des Nationalsozialismus. CDU, CSU, FDP und SPD waren sich damals einig, dass Kommunisten und nicht etwa die über 8 Millionen ehemaligen NSDAP-Mitglieder eine Bedrohung für Deutschland darstellten. Während verdiente NS-Schergen überall in staatlichen Institutionen Fuß fassen konnten, wurden vermeintlich linke Lokführer und Postbeamte als Gefahr betrachtet. Nazis rein, Linke raus, fasste dies ein Artikel auf Zeit Online vergangenes Jahr treffend zusammen. Für Bundeskanzler Willy Brandt und die SPD war der Kampf gegen Linksradikale zugleich Teil des Kampfes gegen die innere linke Opposition, die sich entgegen dem 1959 verabschiedeten Godesberger Programm weiterhin auf den Marxismus als Teil der sozialdemokratischen Tradition berief. Zwar wird Brandt gerne mit den Worten zitiert, der Radikalerlass sei einer seiner schwersten politischen Fehler gewesen. Jedoch verkörpert der Patriot Brandt zugleich die deutsch-nationale Ausrichtung der Sozialdemokratie. Deutsche, wir können stolz sein auf unser Land, hieß es 1972 auf einem seiner Wahlplakate. Kritische Lehrer und Lehrerinnen, die das anders sahen, waren dementsprechend unerwünscht. Im Kern teilte die SPD die Meinung der CDU, die damals auf Plakaten verkündete, wir werden nicht zulassen, dass Kommunisten unsere Kinder zu Kommunisten erziehen. Diese alten Denkmuster sind immer noch weit verbreitet. Das zeitgleiche Berufsverbot für den antifaschistisch engagierten Realschullehrer Michael Zaskowski von 2004 bis 2007 im damals von der CDU regierten Baden-Württemberg offenbar den weithin vielerorts tief sitzenden und emotional aufgeladenen Antikommunismus. Dieser trat auch in der Diskussion im Niedersächsischen Landtag zutage. Angelika Jahn, CDU, relativierte die NS-Zeit, die sie in einem Atemzug mit der SED-Diktatur als sehr schwierige Jahrzehnte der deutschen Geschichte bezeichnete. Reinhold Hilbers, CDU, rief auf die Kritik der SPD an der damaligen Verfolgung Andersdenkender in den Saal. Nicht Andersdenkende, es ging um Kommunisten. Aber auch der von der rot-grünen Landesregierung für den Antrag angegebenen Grund, nämlich dass politisch motivierte Berufsverbote, Bespitzelungen und Verdächtigungen nie wieder Instrumente des demokratischen Rechtsstaats sein dürfen, ist angesichts der Beobachtung von kritischen Journalisten und Anwälten durch den niedersächsischen Verfassungsschutz skeptisch zu betrachten. Aber es gibt positive Entwicklungen. Michael Kwaskowski darf mittlerweile unterrichten und bekam vom Landgericht Karlsruhe 33.000 Euro Entschädigung vom Land Baden-Württemberg zugesprochen. Das birgt Hoffnung für die Betroffenen des radikalen Erlasses, den niedersächsischen Vorschlag als wichtigen Schritt betrachten. In einer Stellungnahme sprechen sie von einem impulsgebenden Dokument, stellen aber zugleich fest, Mitleid, Bedauern, Respekt und Anerkennung gegenüber den Betroffenen genügt nicht. Sie wollen vollständig rehabilitiert werden. Dazu gehöre nicht zuletzt auch die materielle Wiedergutmachung. Angesichts der parteiübergreifenden Einigkeit stehen die Chancen hierfür gut. Aber erst einmal nur für 130 Betroffene aus Niedersachsen. Die bundesweite Aufarbeitung steht weiter aus. Weiteren wollen oder denken wir, dass bei den historischen Betrachtungen zum Ersten Weltkrieg ein Akteur immer wieder unter den Tisch fällt, wenig thematisiert wird, und dieses tut Heinrich Fink in der Antifa des VVN BDA, und der Artikel heißt »Den Krieg herbeipredigen«. Der Erste Weltkrieg wurde von den Kirchen in Deutschland bejubelt. Dass deutsche evangelische und katholische Prediger den Ausbruch des Ersten Weltkrieges 1914 geradezu bejubelten, ist heute nur schwer zu verstehen. Mit nationalem Pathos wurde die Überzeugung vertreten, dass Gott dem deutschen Kaiserhaus und dem Volk eine große Chance zu tapferer Bewährung gibt, um durch den Krieg eine Führungsrolle im christlichen Abendland zu erobern. Von einer zum Frieden verpflichtenden biblischen Botschaft war da kaum noch etwas zu hören. Dabei wäre doch der Text Lukas 9,54, als die Jünger Jesus auffordern, Feuer vom Himmel zu erbitten, damit ein ungastliches Samariterdorf bestraft würde, sehr bedenkenswert gewesen. Denn Jesus reagierte sehr ärgerlich und fragte die Jünger, ob sie denn vergessen hätten, wessen Geistes Kinder sie sind. Die Aufgabe des Messias sei nicht zu zerstören, sondern Frieden zu bringen. Aber seitdem der kriegsbegeisterte römische Kaiser ein römisches Großreich erkämpfen wollte, stellte er den bis dahin auch wegen ihrer pazifistischen Überzeugung hart verfolgten Christen in Aussicht, dass sie nach gelungener Eroberung die neue Staatsreligion werden könnten. Der Kirchenvater Laktanz, der bereits vor 313 in seinem Buch »Jeglichem Kriegsdienst im Namen Jesu« eine öffentliche Absage erteilt hatte, reagierte prompt. In der Neuauflage fehlten alle Argumente gegen Militär und Krieg. Eine Legende besagt, dass dem immer noch heidnischen Kaiser Konstantin die Mutter Jesu in einer Vision gesagt habe, dass er nur im Zeichen des Kreuzes seinen Eroberungskrieg gewinnen würde, was auch leider geschah. Der Kaiser Konstantin habe umgehend angeordnet, auf die Uniformen Kreuze zu nähen. Diese Legende hat dann eine fatale Blutspur nicht nur durch das christliche Abendland gezogen. Die Kreuzzüge der Päpste und Kaiser führten bis Jerusalem. Und mit nationalem Pathos stand 1914 Gott mit uns als unbiblische Behauptung auf deutschen Koppelschlössern. Nur Karl Liebknecht stimmte im Reichstag unbeirrt gegen die Kriegskredite. Die Christen beider Konfessionen fühlten sich dem vaterländischen Geist und seinen wirtschaftlichen Interessen eindeutig mehr verpflichtet als den biblischen Friedensforderungen. Darum auf, zu den Waffen, jedes Schwanken, jedes Zögern, wer Verrat am Vaterlande. Wir werden uns wehren bis zum letzten Hauch von Mann und Ross. Vorwärts mit Gott, der mit uns sein wird, wie er mit den Vätern war. Mit diesem Aufruf wandte sich Kaiser Wilhelm II. Anlässlich der Mobilmachung des Deutschen Reiches am 1. August 1914 an das Volk. Dieser Ruf wurde von evangelischen und katholischen Kirchen gleichzeitig als Mobilmachung für die Erneuerung der Christenheit verstanden. Der Oberkirchenrat von Berlin stimmte dem Aufruf sofort zu. Wir ziehen in diesen Krieg nicht nur, um unser Volk zu verteidigen, sondern für unsere deutsche Kultur, gegen die fremde Unkultur, für die deutsche Gesinnung, gegen Barbarei, für die freie, an Gott gebundene Persönlichkeit. Und Gott wird mit unseren gerechten Waffen sein. In Berlin gab es öffentliche Gottesdienste zur feierlichen Verabschiedung der Freiwilligen. In einem Festgottesdienst ruft der Domprediger Bruno Döring den Heiligen Krieg aus und erklärt den Zuhörern, wenn wir nicht die Nähe Gottes empfinden, der unsere Fahnen entrollt und unserem Kaiser das Schwert zum Kreuzzug, zum Heiligen Krieg in die Hand drückt, dann müssten wir zittern und zagen. Nun aber geben wir die trotzige, kühne Antwort, die deutscheste von allen Deutschen. Wir Deutsche fürchten Gott und sonst nichts auf der Welt. Oberhofprediger Ernst von Dryander proklamierte im Berliner Dom zur Eröffnung des Reichstages am 4. August 1914, woher diese Freude kommt. Gott ist mit uns, wer mag gegen uns sein? Die andächtig lauschenden Mitglieder des königlichen Hauses, die Heerführer und Vertreter der Reichsleitung, ja alle versammelten Volksboten bis weit in die Kreise der Linken hinein, damit meinte er die Reichstagsabgeordneten, durften demnach guten Gewissens die kriegpflichtigen Untertanen ins Gemetzel schicken. Doch der Krieg bot nicht nur die Möglichkeit, das fünfte Gebot in diesem Verständnis sachgerecht zu erfüllen, sondern er eröffnete nach Auffassung des einflussreichen Theologieprofessors Paul Althaus für die Kirche zugleich die große Chance zur Missionierung. Weil da unter unserer Kanzel Männer sitzen, die vielfach seit einem Jahrzehnt nicht mehr in die Kirche gegangen sind. Nach dem Kriege bereitete Althaus in seinem Buch Staatsgedanken 1928 auf weitere Kriege vor. Nur der tritt in eine Zeit des Völkerfriedens wahrhaft ein, der das Ja zum Kriege im Herzen trägt. Es waren Karl Barth und die religiösen Sozialisten, die sich deutlich gegen dieses deutsche Kriegslamento wehrten und das Christentum durch diese deutsch-nationale Theologie verraten sahen. Sie wehrten sich gegen den kriegerischen Zeitgeist und Barth schreibt verbittert über den Ausverkauf der Theologie durch die Verfälschung der Botschaft vom Frieden. Wollen wir uns mit dem deutschen Militarismus befassen und beginnen diesen Schwerpunkt, diesen dritten Teil der Sendung, mit einem Artikel vom letzten Samstag aus dem Freitag und dieser heißt Gut gerüstet. Und hier geht es um deutsche Waffenlobbyisten und ein besonders krasser Fall bei der FDP, aber auch um unterschiedliche Thinktanks. Gut gerüstet. Deutsche Waffenfirmen haben einen kurzen Draht zur Bundesregierung. Vom Weltverbesserer zum Waffenlobbyisten, als Ex-Entwicklungsminister Dirk Niebel vor wenigen Wochen seinen Wechsel zu Rheinmetall bekannt gab, war die Aufregung groß. Verkauft der FDP-Politiker seine Kontakte an das Rüstungsunternehmen, lässt er sich seine Politik im Nachhinein vergolden. Schließlich saß er im Bundessicherheitsrat und durfte mitentscheiden, ob Waffenexporte genehmigt wurden. In Wirklichkeit ist Niebel aber nur ein besonders extremer Fall der Verflechtung von Politik und Rüstungsindustrie. Derzeit versucht Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel, SPD, ja die Waffenlieferungen ins Ausland zu beschränken, hat die Genehmigung für ein deutsch-russisches Rüstungsgeschäft widerrufen. Von der Union musste dafür viel Kritik einstecken. Wer jedoch wissen will, warum eine restriktive Politik so schwer durchzusetzen ist, muss sich ansehen, wie die Wirtschaft in vielen Punkten Einfluss nimmt, meist unbeachtet von der Öffentlichkeit. Die Bundesakademie für Sicherheitspolitik, BAKS, beispielsweise, ist der zentrale Think Tank der deutschen Sicherheitspolitik und reklamiert für sich, die sicherheitspolitische Weiterbildungsstätte der Bundesregierung zu sein. Hier treffen sich Führungskräfte aus Politik, Verwaltung, Militär und Wissenschaft und eben auch Vertreter der Waffenindustrie. In der BAKS, also Bundesakademie für Sicherheitspolitik, können Sie Ihre geschäftlichen Kontakte mit den Ministerialen pflegen. Eine Broschüre zu dem regelmäßig von der BAKS ausgerichteten Seminar für Sicherheitspolitik verspricht hochrangige Gesprächsrunden mit herausgehobenen Führungskräften aus Bundes- und Landesressorts. Die Rüstungslobbyisten gehen in der Akademie ein und aus. Seit Januar 2012 kam es 77 Mal vor, dass ein Rüstungsvertreter an einer BAKS-Veranstaltung teilgenommen hat. Dem Freitag liegt eine Liste vor, sie liest sich wie das Who is Who der deutschen Rüstungsindustrie. ThyssenKrupp, EADS, Krauss-Maffei-Wegmann und weitere. Vertreter von Friedensinitiativen sucht man bei den Veranstaltungen übrigens vergeblich. Fragwürdige Partner. Der Verein Lobby Control sieht Handlungsbedarf. Denkfabriken wie die BAKS bieten der Industrie ein informelles Kontaktforum, um hinter verschlossenen Türen Interessen zu vertreten, sagt der Campaigner Timo Lange. Fehlende Transparenzregeln im Lobbybereich verhindern, dass die Öffentlichkeit mehr darüber erfährt, wie Rüstungskonzerne etwa auf die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik Einfluss nehmen, um ihre Absatzchancen zu erhöhen. Politisch ist die BAKS konservativ. Als Partner hat sie neben der Münchner Sicherheitskonferenz, deren Vorsitzender viele Jahre der frühe Kohl-Berater Horst Helschig war, die parteinahen Stiftungen von CDU, SPD und FDP, nicht aber von Grünen oder Linken. Ein Partner der BAKS ist auch die Clausewitz-Gesellschaft. Jährlich organisieren sie gemeinsam ein Berliner Kolloquium. Die Vereinigung ist benannt nach dem preußischen General- und Militärtheoretiker Karl von Clausewitz, der Krieg als Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln ansah. Im März berichtete der Spiegel, die Mitgliederversammlung der Gesellschaft habe es abgelehnt, 6 Ex-Wehrmachtsgeneräle von der Liste der Ehrenmitglieder zu streichen. Unter den Mitgliedern sei auch der ehemalige NPD-Bundespräsidentschaftskandidat Olaf Rose. Wenn Rüstungsvertreter mit Politikern in Kontakt kommen wollen, müssen sie aber nicht unbedingt die BAKS besuchen. Die Deutsche Gesellschaft für Wehrtechnik bietet Gesprächsrunden und parlamentarische Abende, die Gelegenheit zu intensiver Kommunikation und Kontaktpflege geben. Im Präsidium des Vereins sitzen Abgeordnete von Union und SPD neben Vertretern von Krauss-Maffei-Wegmann oder Rheinmetall. Vizepräsident ist der verteidigungspolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Henning Otte. Otte verschwieg seine Tätigkeit, obwohl Abgeordnete nach der Geschäftsordnung des Bundestages verpflichtet sind, Nebentätigkeiten in Vereinen mit nicht ausschließlich lokaler Beteiligung beim Bundestagspräsidenten zu melden. Als der Freitag bei Otte anfragte, tauchte seine Tätigkeit wenige Tage später auf seiner Internetseite auf. In der Jungen Welt vom Montag, vom 11. August, gab es einen Artikel zu Rheinmetall und zu dem Gefechtsübungszentrum in der Altmark. Und wir wollen euch nochmal daran erinnern, dass vom 17. bis 25. August dort am Gefechtsübungszentrum auch wieder das Warstar Ziercamp stattfindet. Und einen kleinen Artikel aus der Jungen Welt zur Einstimmung. Trostpflaster für die Waffenschmiede. Aufrüstung in der Altmark. Bundeswehr baut, Presse lobt, Rheinmetall kassiert. Warstarts hier, Friedensaktivistinnen haben einen Grund mehr, am kommenden Sonntag ihr einwöchiges Protestcamp im sachsen-anhaltinischen Porzene zu eröffnen. Der Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall darf das nahe dem Ort liegende Gefechtsübungszentrum Gütz Altmark bis 2018 weiter betreiben. Die Bundesregierung hat ihren Vertrag mit der Waffenschmiede ab 1. September für 4 Jahre verlängert. Das verkündete Rheinmetall-Manager Ulrich Sasse kurz vor dem Wochenende. Der Auftrag ist offenbar ein Trostpflaster für das kürzlich gestoppte 100-Millionen-Euro-Geschäft mit Russland. Rheinmetall wollte westlich von Nischni Nowgorod ein Gütz nach deutschem Vorbild bauen. Am Donnerstag hatte der Konzern noch über den Rückzieher der Regierung von der erteilten Genehmigung gewettert und eine Schadensersatzklage gegen den Bund nicht ausgeschlossen. Tags darauf jubelte Manager Sasse. Der neue Vertrag sei jetzt mit dem Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr unterzeichnet worden. Dies unterstreicht unsere Fähigkeit, als Anbieter von hochmodernen und komplexen Ausbildungssystemen für sämtliche Teilstreitkräfte entsprechende Dienstleistungen für Betrieb und Betreuung bieten zu können. Die Leitung, so Sasse, erbringt das Rheinmetall-Dienstleistungszentrum Altmark. Die GmbH gehört zu den größten Arbeitgebern in der Region, lobte er. Sie manage den Gützbetrieb, Wartetechnik und Fuhrpark, betreue die Leitungszentrale in Netzding, betreibe Laser-Duell-Simulatoren und das Kommunikationsnetz. Außerdem vergebe die GmbH Unteraufträge an regionale Unternehmen. Der Vertragswert des Deals ist noch nicht in Stein gemeißelt. Rheinmetall könne etwa 70 Millionen Euro dem Auftrag verdienen, äußert sich der Manager der Waffenschmiede vorsichtig. Dies hänge letztlich von der Nutzung des Gütz durch die Bundeswehr ab. Die könnte sich durch die entstehende Übungsstadt Schnöggersburg ausweiten. Im Juli veröffentlichte der MDR Sachsen-Anhalt erste Exklusivaufnahmen der Geistermetropole. Bauleiter Falco Balzer verriet, dass derzeit der 400 Meter lange U-Bahn-Tunnel geschlossen werde. Zudem betoniert man eine 800 Meter lange Autobahnstrecke und errichtet Brücken über einen künstlichen Fluss. In Kürze entstünden 500 Gebäude, darunter ein 8-stöckiges Hochhaus. Laut Bundeswehrhauptmann Thomas Herzog wird die Übungsstadt für die Vorbereitung des Militärs auf Auslandseinsätze unbedingt benötigt. Die Soldaten sollen ab 2017 realitätsnah in urbanen Zentren trainiert werden. Rheinmetall-Manager Sasse bekräftigt dies am Freitag. Zur künftigen Ausbildung der Streitkräfte für urbane Operationen gehöre die Einbindung der schnöggersburgischen Ausstattung namens Infanterist der Zukunft, IDZ. Für deren erweitertes System Gladio IDZ ES sei Rheinmetall verantwortlich. Der Konzern verdiente seit 2000 am Militärbetrieb in der Kolbitz-Lesslinger Heide. Offiziell kassierte er bis 2012 rund 267 Millionen Euro vom Bund. Mit dem Protestcamp wehren sich die Kriegsgegner seit 2012 zum dritten Mal gegen die Aufrüstung des Gütz in der Altmark. Bundeswehr wie Politiker sind sie damit ein Dorn im Auge. Jüngst hatte ein privater Verpächter seine Zusage für einen Campplatz kurzfristig zurückgezogen. Die Aktivisten vermuten Druck durch Behörden. Der Salzwedener Kreisdezernent Hans Thiele schwieg dazu gegenüber der Volksstimme am Sonnabend. Geplante Auflagen sollten die Belastung für Dritte so gering wie möglich halten, sagte er. Nico Kapanke vom Förderverein Freibad Porzene beklagte sich über einen kürzlichen Konfetti-Anschlag auf das auch von Militärs genutzte Badegewässer. Der Ortsvorsteher vom nahen Wannefeld, Gustav Wieneck, will seine Schäfchen mit einem Dorffest vom antimilitaristischen Aktionstag am 23. August abhalten. Auch der Bürgermeister von Gardeleben, Konrad Fuchs, SPD, und dessen Amtskollegen aus Letzlingen, Regine Lessing, warben für Antiproteste. Und zuletzt, um die Sendung und auch unseren letzten Schwerpunkt Militarismus abzuschließen, stellen wir euch einen Artikel aus der August konkret vor. Dieser heißt Games of Drones. Eine beträchtliche Zahl militärischer Drohnen ist bereits ganz von selbst abgestürzt. Aber wie holt man Polizeidrohnen vom Himmel? Diese Frage stellt sich Matthias Monroy. Unter dem Titel »Wenn Drohnen vom Himmel fallen« berichtete die Tageszeitung Washington Post kürzlich über eine Untersuchung des Crashs von US-Drohnen. Demnach haben sich seit 2001 bereits mehr als 400 Unfälle ereignet, bei denen die unbemannten Luftfahrtsysteme zu Boden gingen. Als Ursachen gelten technische Defekte, schlechtes Wetter und menschliches Versagen. Menschen seien nicht zu Schaden gekommen, Tote in einigen Fällen jedoch nur knapp vermieden worden. Eine Drohne stürzte nahe einer Grundschule ab. Die meisten Crashs ereigneten sich in Afghanistan. Es folgen die USA und der Irak. Möglicherweise ist die Statistik aber unvollständig. Nicht immer hat die US-Armee Abstürze öffentlich gemacht. Berücksichtigt wurden lediglich Drohnen des Militärs, also keine fliegenden Kameras, wie sie von Polizeibehörden betrieben werden. Insgesamt verfügen die Streitkräfte der USA mittlerweile über rund 10.000 Flugroboter unterschiedlicher Größe. Für die Untersuchung werteten die Journalisten 50.000 Seiten von Unfallberichten aus. Die Vorfälle sind in einer Grafik dargestellt und lassen sich Orten oder Typen von Drohnen zuordnen. Kleinere Drohnen blieben außen vor. Die höchste Absturzrate verzeichnet demnach die Langstreckendrohne Predate bzw. ihr Nachfolger Reaper, übersetzt Raubtier, und Sensemann. Die beiden vom US-Konzern General Atomics hergestellten Geräte können sowohl mit Aufklärungstechnik als auch mit Raketen bestückt werden. 5 Exemplare der Riesendrohne Global Hawk fielen bereits vom Himmel. Das Gerät mit der Spannweite eines mittelgroßen Passagierflugzeugs operiert in Höhen oberhalb der zivilen Luftfahrt und ist mit hochempfindlichen Sensoren ausgestattet. Die zahlenmäßig meisten Abstürze eigneten sich aber mit Drohnen mittlerer Größe, wohl weil die Streitkräfte hiervon die meisten beschafft haben. Diese Modelle hat die US Army auch in Nordbayern stationiert. Dort dürfen sie zurzeit nur oberhalb der Kasernen betrieben werden. Zukünftig sollen sie aber zwischen den militärischen Anlagen herumfliegen. Eine Genehmigung beim deutschen Verteidigungsministerium wurde beantragt, nach Bürgerprotesten aber noch nicht erteilt. Auch in Deutschland fallen immer wieder Drohnen vom Himmel. Die Bundesregierung hatte hierzu anfangs falsche Angaben über die Zahl der Abstürze gemacht. Später wurde behauptet, Abgeordneten hätten die falschen Fragen gestellt, denn es gäbe halt verschiedene Arten von Landungskategorien. Ein Absturz sei nur dann gegeben, wenn das Luftfahrzeug durch einen unkontrollierbaren Flugzustand am Boden zerschellt. Ein Unfall liege nur vor, wenn mindestens eine Person tödlich oder schwer verletzt wurde, verwendungsunfähig ist oder als verschollen gilt. Das gleiche gilt für das Luftfahrzeug, das entweder zerstört, vermisst oder nicht zugänglich sein muss, damit es überhaupt in den Statistiken auftaucht. Wenn die Drohnen also lediglich außer Kontrolle geraten, wird nicht von einem Unfall gesprochen. Sofern es den Bedienern gelingt, ein Notlandeverfahren auszulösen, handelt es sich offiziell um eine systemkonforme Landung. Ungeachtet dieser Einschränkungen korrigierte die Bundeswehr die Zahl von Abstürzen nach oben. So sei es bei insgesamt 137 Flugunfällen und Zwischenfällen zu einem Verlust gekommen. Die Bundeswehr verfügt zur Zeit der Zählung über 871 Drohnen. Rund ein Sechstel ging also zu Boden. Die Kosten werden auf rund 109 Millionen Euro beziffert. Allein 52 Abstürze verzeichnete die Luna, die von der bayerischen Firma EMT gebaut wird. Dennoch will der Hersteller bald eine erweiterte Zulassung beantragen, um das Gerät auch im allgemeinen Luftraum fliegen zu dürfen. Nachdem die Luna dann der zivilen Luftfahrt gleichgestellt ist, soll die Drohne an Polizei und Katastrophenschutz verkauft werden. Im Verhältnis betrachtet weist aber die Langstreckendrohne Heron die meisten Abstürze auf. Von den 4 aus Israel beschafften Exemplaren sind bereits 3 mit Totalschaden zu Boden gegangen. Im November kollidierte eine Drohne in Afghanistan aus bisher ungeklärter Ursache mit einem Berg. Zuvor war eine Heron nach der Landung gegen ein anderes Flugzeug gedonnert. Eine andere habe wegen eines technischen Defekts am Triebwerk eine autonome Landung im freien Gelände hingelegt. Die Drohne sei dann aus operationellen Gründen zerstört worden. Gemeint ist, dass das Luftfahrzeug gesprengt wurde, damit die Technik nicht von gegnerischen Kräften genutzt oder rekonstruiert werden kann. Gefahr droht aber auch durch Störsender oder gefälschte Ordnungssignale, die Flugroboter vom Kurs abbringen oder sogar zum Landen zwingen können. So war es vor 3 Jahren über dem Iran gemeldet worden. Demnach hätten iranische Ingenieure ausgerechnet eine nagelneue US-Spionagedrohne zu Boden gebracht, nachdem diese aus dem afghanischen Luftraum kommend einen falschen Kurs gefolgt sei. Über eine israelische Drohne hatte es ähnliche Berichte gegeben. Im Irak gelang es Unbekannten vor 5 Jahren, die digitale Übertragung anzuzapfen und Aufnahmen aus der Luft auf ihre eigenen Rechner umzuleiten. Auf diese Weise waren Aufständische vermutlich in der Lage, sich über bevorstehende Angriffe zu informieren. Auch an der Heimatfront droht Drohnen Ungemach. Behörden ärgern sich über die hohe Zahl fliegender Kameras, die von Privatpersonen bei Versammlungen eingesetzt werden. Die sogenannten Quadrocopter tauchten etwa bei Protesten an einer US-Basis bei Griesheim oder vor dem Neubau des Bundesnachrichtendienstes in Berlin auf. Bei einer Wahlkampfveranstaltung der CDU in Dresden betätigten Aktivisten eine Minidrohne. Bundes- und Landespolizeien suchen jetzt nach Möglichkeiten, missliebige Flugroboter vom Himmel zu holen. Das Bundeskriminalamt prüft hierzu technische Möglichkeiten zur Abwehr. Die Aussage erinnert an die Gezi-Proteste vom letzten Jahr in Istanbul. Damals hatten Aktivisten über dem Taksim-Platz eine fliegende Kamera aufsteigen lassen und beeindruckende Bilder online gestellt. Der türkischen Polizei gefiel das gar nicht. Das Gerät wurde kurzerhand mit Schüssen aus einer Pistole gegroundet. Die Überwachten wehren sich immer öfter gegen das Filmen aus der Luft. US-amerikanische Medien berichten, aufgebrachte Hockeyfans hätten in Los Angeles eine Kameradrohne mit einem Kleidungsstück beworfen. Das Gerät ging sofort zu Boden. Seit deutsche Polizeien Drohnen nutzen, wird auch hierzulande über Gegenmaßnahmen diskutiert. Vorgeschlagen werden Steinschleudern, Störsender oder das Blenden der Kamerasensorik mit Lasern. Möglich wäre auch, das eigene Gesicht mit einer Infrarotkamera stark zu belichten und etwaige Aufnahmen so unbrauchbar zu machen. Die schwächste Stelle beim Einsatz einer fliegenden Kamera ist aber die störende Person. Bilder einer Häuserräumung in Amsterdam zeigen, dass der mit Videobrille agierende Pilot von allen störenden Einflüssen abgeschirmt werden muss. Würde er abgelenkt, geriete die Drohne womöglich außer Kontrolle. Die sächsische Polizei kümmert sich im Gegensatz zu den niederländischen Kollegen kaum um die Absicherung solcher Einsätze. Brüsk wird eine Person des Platzes verwiesen, die den polizeilichen Luftfahrzeugfernführer bei einem Fußballspiel in Leipzig gefilmt und das Ganze ins Internet gestellt hat. Die Überwacher lassen sich bekanntermaßen ungern überwachen. Dies war der linke Medienspiegel im August. Wir hören uns wieder im September. Alles weitere zur Sendung findet ihr online unter medienspiegel.blogsport.de zum War Starts Here Camp, das vom 17. bis 25. August in der Altmark stattfindet. Findet ihr alles unter warstartsherecamp.org. Und tschüss.